Background am Gespräch. Der Premier auf Besuch beim Roy Grutz. Genieß was jetzt. Schönen guten Mittag, Herr Frieden. Guten Mittag. Die werden wohl da sein, wie der Herr im Radio mit nach Trift, die war geschwärzt, verschiedene Kappen haben, drop Missionen, Positionen. Schon mal verschiedene der älteren extra nur gelauscht, dass ich die neueste ja wohl nicht nach ein Kirun. Not haben wir auch von der Ehren Exkurs an der Privé im Jahr 2014 als Erasmus-Programm beschrieben hat. Dann hat er auch einmal gesagt, dass er durchaus auch nicht viel Politik macht. Der letzte Background war als TSV-Spitzenkandidat, hallo Sie da, Premier. Mission accomplie, kann ich so auf einem ganz langen Weg, wo dran sich ganz viel am Schiert vom Jean-Claude Juncker stung, als die Mission so accomplie für euch. Die Mission fängt ja recht an, mit das ist nicht mehr ein Lebensweg. Und ich meine, dass all die Etappen, die ich um Lebensweg gemacht habe, als Justizminister, als Finanzminister, aber auch am Privatsektor, an Entreprisen, also auf der Code, das hat mich alles geprägt. Und das hält die Matt. Und das ist ja auch Politik. Politik als Gestaltung von der Gesellschaft. Und da muss ich viele Erfahrungen mitteilen. Dann dürfen wir, es sind nur Premier von diesem Land, zu gucken, das Land noch vier zu bringen. Das ist eine große Verantwortung. Mit dem stehe ich am Anfang von der Aufgabe. Und die will ich ganz seriös die nächsten 5 Jahre machen. Du hast zwar mein Skript nicht gesehen, du hast selber nur gestaltend gesagt. Das haben wir auch heute rausgestellt. 10 Jahre lang kann CSV nicht das Land an dem Modell Lützburg mit gestalten. Das hat viel Abwehr erbischt. Ein Land lebt immer weiter. Es gibt eine Evolution in einem Land. Und wir machen in diesem Land keine Revolutionen. Wir sind eine ganze Reihe Probleme da. Und die Probleme müssen angepackt werden. Die Probleme kommen zum Teil von außen. Weil die Welt massiv in den letzten Jahren geändert hat, dass der Krieg, wir nicht nehmen den Krieg, wir haben die Kompetitivität verloren gegenüber Amerika und China, als Europäer. Wir haben hierheim eine ganze Reihe der Defizite, die nicht gelöst sind in den letzten Jahren. Wohnungsbau, Kaderarmut, Kompetitivität von unseren Betrieben. Wir müssen den sozialen Zusammenhalt fertigbringen zwischen vielen Lützeburger an vielen Ausländern. Das sind enorm Defizite an die anderen, und die sind ein Mensch mehr stark in, und das ist meine Aufgabe, zusammen mit den Kollegen und der Regierung, durch eine Lösung zu finden. Wäre da mit der CSV ernst gegangen, fehlen die 10 Jahre an der Zeit. Da war ja auch Corona mit dabei, und du hast ja auch noch Probleme beschrieben, die sich vielleicht auch leicht durch und nach greifen in so einer Pandemie. Ich gucke immer nur vier, und ich meine, es bringt gar nichts, nur der Vergangenheit nehmen zu gucken, Jitverein, alle Parteien gehen nicht davon aus, dass sie best gemacht haben, mit guten Wahlen, die haben eine neue Schwa ausgedrückt. Die beginnen unterschiedliche Wahlprogramme. Die einen wollten Steuern hegen, die anderen wollten sie aufsetzen. Das sind Schwaren, die gemerkt sind. Wir wollen Kaufkraft stärken. Wir wollen einen pragmatischen Umweltschutz, einen Klimawandel. All diese Sachen, es gibt Änderungen an der Politik. Das Koalition von CSV und DP, die will die Änderungen umsetzen. Dafür gibt es einen Koalitionsakkord, aber wir sind nur umgegangen, den umzusetzen, für verschiedene Sachen ähnlich zu machen, wie das die letzten Jahre gemerkt hat. Das ist so an einer Demokratie. Mhm. Ich gucke nachher ein kurz zurück, sie auch vielleicht mehr junge Leute, die ist nur lauschen, die den Luc Frieden noch nicht so kennen. Ich meine, aber nicht ihren CV. 1994 wurde auf die Stadt Schomba gewählt, 15 Jahre war er an der Regierung, die selber gesucht und Opposition. 2014 sind er als Deputierten zurückgetreten, die war dann 2 Jahre bei der Deutschen Bank zu London, also ein bisschen den Erasmus-Leute, den ich da beschrieben habe. Weitere Etappen dann an dem CV, Chargenaposte bei der Bill-Etude, Elvinger Ross, Saint-Paul, Bourse-Präsidence von der Chambre de Commerce. Da kann ich so, und da kommt impressionant viel zusammen an einer kurzer Zeit von Jahren. Und lo wollte darum zurück an die Politik gehen. Ich hatte einmal ein Gesetzen, nicht Herrn Schneider für ihn nicht zu nennen, der wollte sein Leben zurück. Mit 61 Jahren Premier zu gehen von einem Land, da will ihn sein Leben ernst zurück. Und das geht er sein Privé zu einem großen Teil ab. Also erstens sind ich mir jung, wie der das beschrieben hat. Und zweitens muss ich jung am Geist sein. Die Kids am September. Ne? Muss ich in sein Land wollen, nur 4 bringen. Muss in sein Land wollen, nur 4 bringen. Aber wenn ihnen, wie ich da tun, ein größtes Gefühl hat, dass der nette General wichtig ist, dann ist die eine Frau stellt sich dann nicht. Dafür ist das für mich keine Frau vom Privatleben hin oder nicht. Es ist eine große Interesse daran, eine Passion, für zu helfen, die Gestaltung von unserem Land zu machen. Und das tut mich auch eigentlich an dem unerwarteten Parcours, den ich gemacht habe, wie CSV mich froh gekommen als Firmat als Spitzenkandidat entfernen zu gehen, das ist das, was mich in fine entschädigt hat. Ich habe mal gesagt, dass das, was mich am meisten begeistert hat, dass ich auch fand, dass ich nicht die FNE so bei so einer Verantwortung und dass ich nur Premier sind erlebt habe, zusammen mit anderen, weil eine Demokratie mich nie etwas länger, zusammen mit den anderen Kollegen an der Regierung, an der Majorität ein Programm umzusetzen, für Lützebüch zu stärken. Ich komme dann einmal kurz auf die Vergangenheit zurück. Für einige Jahre hat man ein Referendum 2015 mit den drei Frauen. Gibt da so etwas noch ein avancieren? Die wird ja auch dreimal nicht gestimmt haben bei den drei Frauen, oder? Mengen, dass ein Referendum eng zu viel kurz froh meistens als für ein komplex Mathe. Und dafür meine ich, dass eine Demokratie empfängt besser als, dass das diskutiert wird und dann im parlamentarischen Weg entschieden wird. Dafür gibt es ein Parlament, so nicht, dass er nie kann ein Referendum machen. Aber Referenden sind oft zu viel eine Kurzfassung von etwas. Und das ist besser, dass den über den normalen Gesetzesweg an einer parlamentarischen Demokratie führt, wo eine Majorität sich dafür dafür kämpft, wenn eine Majorität muss zu einem komplexen Thema. Ich meine, dass das besser ist, wie an enger Froh mit ja und nein etwas beantworten. Das ist eine verkürzte Form für euch. Die das ist eine verkürzte Form und das ist nicht meine Präferenz. Ausländerwahlrecht, aus der Lob Joren ausgeklammert aus der Diskussion. Oder wie muss es dann an die Chambre herbringen? Das gesetzgeberisch muss dir ja dann aktiv gehen oder misdra aktiv gehen. Wir haben einen großen Defi, dass man die viel ausländischen Mitbürger, die wir haben und die wir auch brauchen, für uns wirtschaftlich und sozial Leben weiterzuentwickeln, dass man die auch irgendwie mit abbannen. Ich meine aber nicht, dass das noch Wahlrecht für die Lesung ist. Ich habe als Justizminister damals die Proposition gemacht, für die Doppelnationalität anzufeiern, die also auch damals angefeiert ging, dass das ein besserer Weg für die Integration hinzukriegen. Wir müssen immer auf die Stimme auch von unseren ausländischen Mitbürgern lauschen. Ich meine, dass die Frage vom Ausländerwahlrecht sich für den Moment nicht stellt. Identisch mit einer Limitation von einem ministerischen Mandat respektive Wahlalter. Ich meine, dass froh von der Limitation vom ministerischen Mandat in sich selber immer muss stellen, dass es gut ist, dass es dass in sich selber Begrenzungen setzt. Das gilt übrigens nicht nur für Minister, das gilt für alle verantwortungsvolle Posten. Aber ich meine noch nicht, dass das eine Frau ist, die kann durch ein Referendum tranchieren. Das ist eine Frau, die selber muss für sich dezidieren. Ich denke, das ist nicht gut, wenn ihn zu lange bleibt, weil eins du hast, du wirst für sich selber. Mhm. Auch gut, wenn ich schon das selber in meinem Leben appliziert, hast du gewollt, hast du ungewollt, mit denen immer besser, wenn du neue Erfahrungen möchtest. Wir sehen um 4 Uhr von National Feiertag, wie der Nummer 10 geht, als Nation, als gemeinsames Land, was mischt uns am Kehr aus, als Einheit, kann ich sagen. Aber sind wir wirklich noch so unifiziert, so geeint, wie wir uns das Tag wünschen oder wie an denen den Diskuren, die sonst da gehalten gehen, wie das propagiert wird? Das ist eine von meinen großen Ambitionen, zu gucken, dass Lützeburg geeint bleibt. Wenn eine Gesellschaft auseinanderdriftet durch diverse Faktoren, das können wir in verschiedenen Ideen sehen, das können wir in sozialen Ungleichheiten sehen, dann als ein Land ein Gefahr. Und dafür meine ich, muss ich versichern, nachzulauschen, einen Konsensus an der Mitte zu finden, dafür sind ich auch politisch gegen die Extremer, weil ich das ist mir wichtig, dass man eine große Sozialkohäsion, eine Sozialkohäsion schafft, an dem man versucht, eine Politik von der Mitte zu machen. Das ist meine Überzeugung. Ich meine, alles, auch Thema Kanne-Armut und andere, die wir stark umleihen, machen nicht unter anderem, aber vier und allem drum, dass wir eine Geschlossenheit in unserem Land halten. Dass nicht die eng gegen die anderen wenn du ausgespielt gehen, ich will das weder zwischen Jung und Aal, zwischen Staatsbeamten und Privatbeamten, zwischen Lützebäuer und Ausländer, aber das ist ein Defi, den all der Tausende geht, all der ein bisschen mehr groß, weil es Gesellschaft doch mehr komplex geht, wie sie das vielleicht für rund 30 oder 40 Jahre war. Mhm. Du hast damit von den Kanner ungeschwert, 30.000 Kanner sind dem Risk ausgesetzt, weil sie auch steht leben, die mit Männer wie 2.400 Euro müssten auskommen. Hand auf das Herz, mit denen so gibt dir am Staat Frieden nicht auskommen, oder? Nein, das ist ein großer Such für mich. Das ist auch eine moralische Pflicht, dass wir aus dem Thema mehr genau unwollen. Das ist nicht, wie wenn die letzten Jahre auch unter den unterschiedlichen Regierungen nicht gemacht wäre. Fakt ist aber, und das bedrückt mich viel, und ich finde auch einen großen Punkt daran gemacht, an meiner Erklärung zur Lage von der Nation, dass die Hilfen, die wir haben, nicht bei den Leuten ankommen. Eine Hilfe, die da ist und die nicht gebraucht wird, ist keine Hilfe. Dafür habe ich noch viele Gespräche, auch mit den zuständigen Ministern, auch mit den Akteuren im Terrain, die man mehr müssen abbannen. Gesagt, da muss man gucken, dass man einer Kriterien hun die einer Hülfen hun oder Hülfen so 100 Lei auch kennen dürfe die Idee von dem Gesche sozial da den all die Hülfen wohl kennt dat leize kennen dat mir so ein we kommen mal run und die Leid aber die Leid emul erfasst sind dazu Hülle brauchen dat der Staat quasi kann op Leid durchgehen dafür ich mache keine Simplifikation administrativ als generelle Prinzip ich mache nicht gern effikaz an der Kannerarmut als Ziel matten Akteuren im Terrain zu gucken wie kriegen wir die Hülle für beide Leid dat nicht Kriterien für die Enghülle für die Erner ernst sind an dem man eine Reihe von Punkten nur identifiziert zusammen mit den zuständigen Ministerin die man Lohwerte kurzfristig umsetzen und ich glaube darum dass man dann können auch die Kannerarmut reduzieren. Und das geht für mich ein ganz wichtiger Punkt an den nächsten Moment. Noch die Armutsspirale, den Tod, den für eine Wurzner geht, von 17,5 weitere Euro auf 19%, also es nicht einfach ein strukturelles Problem von einem Reichtum, den nicht egal, also inegal verteilt ist am Land, wie dem beikommen. Und hängt für einen zusammen auch mit der Situation im Wohnungsmarkt. Das klar, dass wenn den Wohnen so teuer geht, dat dat für Leute mit wenig Akkommes, besonders auch wenn man zu Lützeburg ein ganz großes Zoll von Kanner haben, die an einer monoparentalen Familie leben, wo den die Vieh davon der Suche für die Wohnen nach mir groß ist, dass man da muss verschiedene Änderungen machen. Dafür machen wir ja auch Änderungen ab dem nächsten Jahr an der Steuerlandschaft für Monoparenten. Und dafür haben wir die Indextranchen an dem Barremlo respektiert berücksichtigt, für das man da mehr Kaufkraft tun. Das ist also ein ganz komplexes System. Wohnen, Kaufkraft, gezielten Hilfen, die auch da kommen, wo sie gebraucht gehen. An der das in der Vergangenheit vielleicht nicht genug gemerkt gehen. Wir sind fragen alles gehen, aber wir wollen nur mehr gucken, dass Hilfen da kommen, für die, die sie brauchen oder am meisten. Brauchen. Und könnt ihr mal einen Term zu enger einziger Steuer, ja, Gerechtigkeit an dem Barem? Durch viel wird die Regierung, wie sie das annonciert wird, nächstes Jahr oder bis 2026, ich meine, dass man das nächstes Jahr wird nicht kriegen, ich Propositionen machen, an die müssen dann prädiskutiert werden, das ist extrem komplex, aber das ist aber nicht der Hauptpunkt für die Kannerarmut. Die Kannerarmut hat andere Originen. Ich meine, dass man die besser identifiziert tun und dass man durch eine Reihe Maßnahmen auch da werden, zusammen mit Akteuren im Terrain, die dat die Situation besser kennen, oft wie mir, dass man das dann auch umgesetzt kriegen. Du denkst, Halle Wohl, du hast gerade gesprochen von Deklarationen an Annoncen an dem Etat der Nation gemacht. Da kommt die Pressekonferenz von der Ressortminister noch. Gesetzesprojekte sind an der Mer, die kommen aber auch relativ zeitnah. Oder wird Leute viel Konkretes gesehen und noch lesen? Das ist extrem konkret, Herr Grotz. Wir haben als drei Phasen gehen. Die erste Phase war die für die Elaboration von den Ideen aufgrund von dem Koalitionsprogramm an den dritten Materien. Da haben wir die erste sechs Monate gemacht. An der Lage von der Nation haben wir nur Diskussionen an der Regierung gesagt. Hier ist die Marschroute. Wir haben einen ganz klaren Kalender. Die hat bei vielen Punkten hören, dass ich gesagt habe, der Projekt de Loi könnte auch das Jahr. Es war auch aufgemacht, dass die einzelnen Ministerin das am Detail mehr vorstellen. Das haben sie schon gemerkt, dass also vieles gemerkt ging. An die Projekte werden lo am Laufe dieses Jahr kommen, wo sie annonciert sind. Mit dem Moment halt, da habe ich schon nicht ab. Wir sind gewählt für 5 Jahre. Und wir haben eine klare Idee im Kopf, wie man das über die nächsten 4 Jahre, weil das letzte Jahr ist nicht mehr so produktiv, was aus elektoralen Gründen, sodass man in den ersten 4 Jahren manchmal müssen die größten Sachen durchführen. Das ist das Ziel. Daran schaffen wir und ich meine, das bringen wir fertig. Ich finde ganz größte Chance, hier wird der noch 2012 Sinn vom Pensionssystem, den obenheits dann reformiert wird, gehen die froh durch ein breites Debatt mit Jungen unzufangen, etwas wird CGFP aber wohl nicht so wollt verstehen, wissen vielmehr wie ein Tripartitsmodell übrigens für die Debatten zu feiern. Wie sieht die Form vom Debatt, für wird die Jungen damit assoziieren? Und das geht dann natürlich mit groß von Interlokuteuren, klar. Froh von der Finanzierung von den Pensionen, also eine Froh, die betrifft vor allem die Jung. Die große Pensionsdebatte, die man muss machen, die eigentlich schon hat müssen für ein paar Jahre gemacht gehen, entsteht schon durchaus, dass man alle guten mehr angeht. Und ich fand das super, dass das flott wird Leute, dass das flott wird Gesellschaft. Mais nach as zo, dat die Pensionune mussssen finanzéiert gin. A wann den 30 Joer an der Pensionioun ass an de 35 Joer geschafft, mat dasem Umlage verfahren, da werft dat gewësse Froen. Da werfen doch die Froen, op ëmmer méi Leiit am Land mussssen hunn fir die Pensionioen ze bezuelen. An dëuf menggen schwéet falsch, war mat déi just an eng klenge Krees gin diskutieren. Ich hett gieren intergenerationelle Kontrakt eigenlech. Tilcht den Jonken an de Manner Jonken, wéi mat dat a la Long, finanzieren an schen man evident, dat de muss mat den Jo geschwätzen, muss noch mat de Sozialpartner schwätze min net nimmen mat Sozialpartner. Ich dat den Tripartitsmodell frei zu kurz greifen. Ich mengen dat et keng froh as nimmen vu ennger Tripartit ganz klo net. Et betrifft die auch net die Leid, die lo an der Pension sind. Et betrifft doch net de an 5 Joer a Pension gin. Das e streng froh an der tummer immer an der Vergangenheit so gemerkt, wann net zwnger Reform könnt, da den dem mat langen Übergangsperiode muss machen. Mir einfach zu suchen, et gibt kein Problem, mengenisch ging zu kurz greifen, wäre falsch, und ging auch für unsere Responsabilität e fortlaufen. Und ich sie nicht ugetreuden, an mir sie nicht ugetreuden an dieser Regierung, für zu suchen, die Probleme do, die können wir auch nach 5 Jahren rausschieben. Et ist generell an Europa ein Thema. Wie finanziert den Pensionen an einer Gesellschaft, die mir ärgert, an einer Gesellschaft, die evoluiert, wirklich den einfachen Debat. Wir müssen auch offen diskutieren. Es darf kein Tabu eigentlich gehen. Und ich will vor allem nicht, dass die Gesellschaft gespleckt wird. Ich habe gut geguckt, was am Ausland geschieht, dass wir haben eine Kultur, und ich sage das auch gerne noch auf Nationalfeiertag, wo ein den anderen soll respektieren. Und es gibt nicht den einen Recht und den anderen nicht Unrecht. Wir müssen Fakten auf den Tisch legen, muss noch Konsequenzen von verschiedenen Sachen gucken. Da, wenn ihr seht, die Dote muss, dann ging man so proposieren. Was heißt das für als ökonomisch und soziale Entwicklung? Und das ist den Debatt, den ich hoffe, dass wir können respektvoll zusammen feiern. Und dann im Ende muss nicht jeder d'accord sein. Im Ende müssen die, die an der Verantwortung sind, eng Decision hüllen. Dir so Respekt, dir so, da wird dummer, da war auch inhärent, dass es Gruf geht zwischen dem Privé und dem Staat, auch bei den Pensionen. Wie hast du den damit klein zu kriegen? Du hast die Impression, der Privé erschafft Reichtum. Wir können bei dem Verdelen schlechte Wäsche. Das ist ja ein ewiges Dilemma, aber nicht für ihn, ob es ihnen beharrt. Notamment dann die Staatsbeamten Gewerkschaft, die für die Franche schwätzt. Da bleiben wir ja stehen. Als Gesellschaft lebt von der Diskussion, vom Dialog. Und ich mache nicht zu enger Mengen. Auf dem Kompromiss. Auf dem Kompromiss. Und die Regime, gerade auch bei den Pensionen, sehe an den sukzessiven Reformen. Und ich war zweimal bei so Reformen dabei, 1999, 2012, sind die Regime schon viel mehr bei mir gewusst. Es gibt heute viel mehr Unterschiede. Aber es werden immer den einen oder anderen Unterschied bleiben. Ich will auch nicht, dass die Diskussion aufhängt mit einer Trennung an einem Konflikt zwischen einzelnen Sektoren. Das ist ein gemeinsames Defizit zu gucken, wie wollen wir nachhaltig über die nächsten Jahrzehnten, soweit ich das kann gucken, Pensionen aufsichern. Es geht um die Aufsicherung, dass die, die nur aufhängen mit schaffen, mein Kanner, die just angefangen haben mit schaffen, dass die wissen, was geschieht, wenn Sie am 30, 40 Jahren an Pension gehen? Und Sie gehen höchstwahrscheinlich mehr all, dank der Medizin, dank der Ernährung, dank dem Sport, wie wir es gehen oder als Eltern es gehen. Und Sie wissen das. Und dürfen Menschen also doch flott mit Jungen darüber zu diskutieren. Und ich freue mich auch selber, an dem Debatt nur zu lauschen, am Matzplatz werden. Das ist die Hauptaufgabe von der Ministerin für Sozialsicherheit, der Madame Dupré. Aber das ist nicht nur meine Aufgabe. Das ist eine kollektive Aufgabe von unserer Gesellschaft und auch von mir als Regierungschef. Ich dir sagt mal, mit der Reform plus dem Projekt von der einzigen Steuerklasse, die wir auch gesperrt hatten, will das sicherstellen, dass per Rapport zu Haut chemisch schlecht wäschen könnt und auch den AAA herrlen, die auch damit verbunden ist. Also, Sie sagt, chemisch schlecht wäschkend, das ist ein Slogan. Ich meine, das an all anderen. Ich habe vom Brutto auch so geredet. Den Nummer umgesagt. Den Nummer umgesagt, los schon. 6,5. Ich meine, das nicht Ziel ist, den Leuten a priori etwas wegzuholen. Das ist nie Ziel von einer Politik. Wir müssen gucken, wie kriegen wir das dann finanziert? Was macht Sinn? Und wenn dann ihr seht, wir machen da Toten, wir heigen die Toten oder die Totenkotisation oder Steuer, wir fehlt das dann auf andere Sachen. Oder wenn ihr seht, wir reduzieren etwas. Oder wir sagen, es muss ein Ernst schaffen, die Leute Dennnerung von der Erbig as die permanent umgangen ass. An dëfe hätte ich gern, dat de Breden debar wär breet, wat Zsche no belangt, a breet wat zölfende Leiit die run deëllen. Me doausser muss dann eng Analyse entstoen, die Analyse, die auch zum Teil ja schon lo für den Moment vom Conseil économique et social gemerket, das kann eine Basis sein für eine Diskussion. Aber das in der Regierung für den aus all den Debatten eine echte Konklusion zu ziehen und dann zu gucken, ob wir Änderungen machen. Wir sollen den Debatten in unserer Gesellschaft auch nicht fertig. Aber das ist falsch, wenn wir gegen so etwas Schwierigkeiten da sind, das gilt doch für andere Sujets. Wir gucken die Sujets nicht. Das ist etwas, was mich immer an meinem Leben gesteuert hat, aber in einer Verantwortung ist, da muss ich Probleme auch und gehen nicht viel, muss schon geschwert an dieser Remission von der Kannerarmut, das ist Trof von der Kompetitivität, wie schaffen wir Arbeitsplätze, wie bleiben wir auf Zack vis-à-vis von unseren Operen. Da kann ich noch alles nicht genug nicht machen. Aber das ist nicht viel wertig gewählt gesehen mit den Kollegen und dafür werden wir da runter schaffen. Ist die Gesetze der Arbeitsorganisation, Arbeitszeit sind zum Teil auch rigid an überholt an ihren Namen? Weil die Gesellschaft evaluiert. Die Gesellschaft evaluiert soziologisch, dafür diskutieren wir über die Besteuerung von den Familien und die neuen Kompositionen von den Familien, der man muss rechnen tun. Die Gesellschaft evaluiert an der Arbeit, wie kombiniert den Familie mit Arbeit, wie kombiniert die Wohnen mit Schaffen, wenn ich mich weit weg von dann all der am Stau steht, dafür brauchen wir andere Arbeitsmodelle. Haut geht leider auch Sonntag schaffen, da will ich nicht mehr 4 Stunden Sonntag schaffen, weil wenn ich von diesen Nerven bis an den Start kommt, dann ist er vielleicht mehr froh, schaffe den du 6 oder 8 Stunden, dann tut er mindestens frei. All die Sachen, lass mir dem offenen Geist gehen, und ich hätte gerne nach diesem Jahr, dass man die Frauen von der Flexibilität von verschiedenen Congés, auch Congé de Maternité, temps partiel familial, an Arbeitsorganisationen, zusammen mit den Ministerin für Wirtschaft, an Arbeit, an den Sozialpartner, das die Europäer anfeiern. Das ist eine Erwartung, dass man an der Arbeitswelt eine mehr moderne Organisation, die also Gesellschaft die bei der Gesellschaft passt, auch machen. Das wird dann eine Genre Tripartite, aber du wirst Patronat am Ort assoziiert, dele Depart. Das ist evident, dass das ein Mathe ist, wohin sie wohl mit den Leuten, die schaffen an ihre Vertreter, wie mit den Betrieben muss schwätzen, weil das auch eine Demand von beiden Seiten durch eine neue Richtung hinzugehen. Das muss nicht immer ein formell Tripartite sein, das können noch Bipartite sein, da will ich mich nicht festnehmen, es gibt ja auch durch schon Gremien, Haut, das ist nicht ein formell Tripartite, es gibt Komiteen innerhalb vom Arbeitsministerium, die unter dem Arbeitsminister laufen, die sich mit denen Frauen aufgehen, dann schmeckt jetzt in die richtige Platz, wie darüber zu diskutieren. Stohl, Finanzen und als Reichtum, als Unität, haben wir doch ausgemerkt, wie welche Wirtschaftsmodell studiert ihr als Regierung vom Mur. Das kann ja nicht Langdon Space zum Beispiel sein. Ich stehe mir vielleicht für ein Wirtschaftsmodell. Ich habe hier auch an diesem Studio oft gesagt, dass es ohne wirtschaftliche Wachstum, raisonable Wachstum, ohne wirtschaftliche Wachstum nicht geht. Und dafür braucht man ein Umfeld, dass auch Betriebe sich können ausbauen, dass man das positiv gesehen und dass man sie unterstützen, für sich auszubauen. Dafür will ich, dass sowohl die Industrie, weil er vor Stuhl geschwärzt hat, die klassische Industrie und die Industrie, die an neue Bereiche ist, Finanzplatz, das ist der größte Sektor, was man, ich will, dass man die weiter ausbauen. Dafür meine reine Maßnahmen geholt, auch am Fondsbereich, dass das kann weiter per rapport zu Dublin, London, konkurrenzfähig bleiben. Dafür hätte ich gerne die Datenökonomie für einen neuen Bereich dabei zu setzen, dass wir da unterstützt von der Technologie bleiben. Wir müssen neue große Computer da bauen und heute plötzlich kriegen, weil Daten und Sicherheit von den Daten, die nicht durch China und Amerika transitieren, da haben ihre Know-how, die wollen wir ausbauen. Aber da sind wir auch bereit, Moyen dran zu setzen. Dann Start-upen. Das ist wirklich kein großer Sektor. Da entsteht Innovation. Wir müssen die weiter auch reglementarisch und fiskal unterstützen. Ich hätte also gerne einen breiten Park von einer attraktiven Wirtschaft. Weil attraktive Wirtschaft heißt Arbeitsplätze, gut bezahlte Arbeitsplätze, und heißt auch sozialen Fortschritt, und heißt auch Suchen für die ökologische Transition. Für mich gehört das Ganze zusammen und dafür pochen ich oft auf Wirtschaft. Das ist nicht der Frieden, das ist nicht mehr für die Wirtschaft. Das ist eine Karikatur. Was für mich wichtig ist, dass wir Arbeitsplätze schaffen, dass wir Suche verdienen an die Betriebe, auch für den Staat. Am Domata können dann ein Flott Gesellschaft mit einer starken Sozialpolitik an einer pragmatischen Klimapolitik zu errichten. Der Friede können, der weiß der Wirtschaft dann weiß, um die Monten respektive Probleme. Weil Mäus für ihn am Stau zu stehen, den unter Nivadaierte Logement muss bezwillen, dass das keine Talent Attraction, wie man sie gerne hätte. Ne? Wir sind all Teil von der Wirtschaft, von der Gesellschaft. Der Gros von den Leuten, auch die Leute, die es nur lauschen, die schaffen oder haben geschafft. Also ist es normal, dass man muss gucken, dass die Wirtschaft doch funktioniert. Es funktioniert nicht von sich selber. Es funktioniert nicht mehr, wenn der Staat die Rahmenbedingungen so setzt, dass sie auch weiterkommen. Und ich stelle auch fest, und das ist etwas, was man oft zu Lützburg vergessen. Als Nobren schlafen nicht. Ich bin noch an den letzten 10 Jahren sind ich oft durch Europa gereist. Wenn ihr gesagt was zu London gemerkt wird, finanziell ausgemacht, wenn ihr gesagt was als irisch Freund machen, wenn ihr gesagt am Datenbereich, was verschiedene baltische Staaten machen. Also müssen wir als Druck gehen, für das wir gut sind, an eigentlich das mein Ziel, besser zu sein wie die anderen. Das muss man mit den Leuten zusammenhängen. Und ich begehe noch ganz viele Leute, die bereit sind, den Schritt mal zu gehen. Und du hast ein automatisches Indexsystem, nicht eine inneren Bremse für das Weiterkommen. Allgemein Lohnentwicklung muss immer geguckt gehen am Akkord von dem, was auch am Ausland lebt, weil sonst lebt den fordern, schwächt den seine Fähigkeit par rapport zu anderen vier Produkten an Denkschlichtungen anzubieten, die einen akzeptablen Preis haben. Wir haben zuletzt ein System, und der das, die von der automatischen Indexierung, die das Regierung festhält, den auch aber immer muss geguckt gehen an der allgemeinen wirtschaftliche Entwicklung, und dafür haben wir ja gesagt, wenn ein paar Indextranchen erfallen, da muss man da mit den Sozialpartnern gucken. Ich meine, das positiv festzustellen, dass für den Moment die Inflation umgegangen ist, ein bisschen zurückzugehen. Dafür sind eine Reihe harte Maßnahmen auch an Europa geholt. Ich hoffe, dass wir nur an den nächsten 2 Jahren ein bisschen Ruhe in der Front tun, dass wir mit enger Indextranche prävisiblement können über Tronne kommen. Am Day erlaubt es auch soziale Frieden zu haben. Das ist nicht so, wenn kein Index... prävisibel für die Betriebe dann, ne? Ich meine, dass das der wichtige Punkt ist, wenn etwas zu viel unprävisibel ist, dass das schlecht für die Leute, das schlecht für die Betriebe. Deal, da nicht, was Carlo Thiele sieht, in das System ist komplett aus den Limiten kommen, weiß dann sich, dass es ja, in einer Zeit gehört quasi. Es gibt an der Regierung eine klare Position, dass man den System nicht werden ändern. An immerem, aber wenn ihr vorausguckt oder wenn ihr seine ökonomische Donnern hört, le moment venu kann ajustieren oder Krisenzeiten. Was Krisenzeiten sind, wenn exzeptionell Inflationstouren da sind, da muss ich selbstverständlich über verschiedene Sachen schwätzen, aber das haben wir ja auch an der Vergangenheit gemacht, das werden wir auch so machen, aber das ist für den Moment nicht für mich eine Hauptpräoccupation. Ich ging gerne allgemein Rahmenbedingungen verbessern. Dafür reduzieren wir auch die Körperschaftssteuer, dass die Steuer, die Betrieber bezahlen, von 17% auf 16%. Weil damit erwarten wir also auch mehr Aktivität. Das ist ja nicht, wie wenn wir da einfach so, da bezahlen die Männer. Aber ich weiß aus Erfahrung, dass wenn man Steuern raufsetzt, da gibt es den Leuten mehr Kaufkraft, da konsumieren die Leute mehr. Wenn man die bei den Betrieben raufsetzt, dann investieren die mehr. Die sind mehr attraktiv. Es kriegen noch ausländische Betriebe echt dahinter, die gucken, was das Besteuerung. Das ist also ein Gesamtkonzept, was wir auch an der Steuerpolitik haben, was da raus ist, für die Leute mehr zu lösen, mehr netto vom Brutto, mehr mit einem Ziel, dass die Wirtschaft dreht, dass Leute bei den, an den Commerz kaufen gehen, dass Leute bei Handwerk gehen, dass Leute ihr Häuser renovieren und davon dreht als ganze Ökonomie. Das ist das Konzept, in dem ich festhalte, was die Zielsetzung ist von dieser Regierung. Das ist an dem Kompetitivitätsranking, das rauskommt von 20 auf 23, das möchte ich noch keine Note, wo dann nicht schlafen kann. Aber es ist das Contraire. Ich bin extrem traurig zu sehen, dass die, die letzten Jahre, und das, wenn ich die Statistik gucke, dass die letzten 5, 6 Jahre aus der Druck gegangen und ich ging die Kurve. Also schleichende Prozess, so, ne? Ja, aber dürfen Sie mal angetreten, für das zu ändern. An den Wirtschaftsminister Herr Dallas an ich schon nach an den letzten Dienst darüber geschwärt, wir holen so so Statistiken ganz seriös. Wir sind zum Hanner frohen. Und schon an den nächsten Tag auch darüber weiter Gespräche mit dem Wirtschaftssystem. Wir sind gemeinsam der Meinung, dass das so nicht kann weitergehen kann. Das, also, das bringt man nicht schlaflos nicht mehr. Das bringt man dich und denen ich permanent darunter denke. Weil ohne eine starke Wirtschaft gibt es keine starke Sozialpolitik. Aber wir werden alles machen, für das zu verbessern. Und dadurch, ich kann nur da ja Ideen. Da, ja, ja, aber ich muss nämlich nur mal annonciert, wie zum Beispiel verschiedene Elemente von dem administrativen Aufwand, den zu groß gehen ist. Den als Faktor, den Betrieber lieber mit dir an mich schwer möchte, wenn man so ein Only Once, was ich mehr wie ein Slogan ist, zu gucken, dass Betrieber können schaffen und nicht muss die Leute Formulieren ausfüllen, dann hilft man den Betrieber. Wenn man Körperschaftsteuer von 17 auf 16% draufsetzt, wenn man verschiedene Elemente für Talente unterziehen, verstärken wie Primpartizipativ oder Besteuerung von Leuten, die aus dem Außen dahinter schaffen kommen, die echt Türe für sie unterziehen, Prime für ein Patrien. Das sind ein Ribbonbell von Maßnahmen, und denen wir schaffen, für das wir gut Leute tun. An das Lützeburg Konkurrenz für das auch den neuen Komitee für Talente, den dieser Dich an die Lebengruf ging, das hilft, Mattenakteure vom Terrain zu gucken, wie können wir besser gehen. Ein Ziel ist es, besser zu gehen. Was soll da dann einem effektiv Talent, das wir noch Lützeburg kriegen? Das ist ein Flottlanders, wo wir viel zu bieten haben, wo wir eine moderne Ökonomie haben, wo wir versichern, gerade auch an der Datentechnologie, mehr modern wie andere zu sind. Kommunikation ist extrem wichtig in vielen Sektoren. Aber wir sind nicht da eigentlich, wo wir müssten, sind das Logement, als dürfen wir auch eine Frau, die damit zusammenhängt, weil die können plötzlich, die brauchen ja eine Wohnung, die auch bezahlbar ist. Aber ich will auch nicht, dass die Impression entsteht, wir gehen schon selbst machen, vielleicht von außen ranzukriegen. Wir leben natürlich nicht mehr, wenn wir auch Leute von außen rankriegen. Als Ökonomie braucht auch Talent von außen, aber wir müssen auch national gucken, dass die Schule die Leute auf Mühe vorbereitet. Da sind eine Reihe Änderungen umgegangen, die sind auch schon die letzten Jahre gemerkt, dass wir ausbildend Leute auf die Berufe, die wir heute tun, die Berufe ändern. All das, da merken wir, dass wir das ganz Berufsleben gemerkt, und das wollen wir auch weiter so machen. Die Stirn schreibt an sich, was die Kommission das Woche an ihrem ja, Semester Europäer rausgehen hat, sowohl Lebensarbeitszeit, Pensionsaufsicherung, Schulen, Stauen, was ein Brems für Kompetitivität, für den Konstat könnt ihr teilweise teilen und hier ja, Vorschläge, Propositionen, Rekommendationen noch teilen. An der großen Sicht ist das genau das, für was die Regierung angetreten ist. Wir sind nicht da, wo wir müssten sind. An all die Probleme, die Europäische Kommission abzieht, sind ja eigentlich nicht neu. So muss ich es durchgepackt gehen. Und dafür steht er an. Und dafür stehen wir an. Und dafür werden wir als die nächsten 5 Jahre intensiv bemühen. Mit Fried, mit Passion, aber auch am Dialog mit den Leuten. Just will ich immer so und zum Schluss muss auch ein Schritt gehen. Dialog, respektvollen Dialog, ist für mich enorm wichtig. Ich bin auch der Meinung, dass er muss entscheiden und auch unpopuläre Maßnahmen holen, wenn sie notwendig sind und unpopulär, also immer nur per rapport zu dem einen oder dem anderen. Aber ich hätte gerne, dass Leute verstehen, für was wir Decisionen holen, wenn wir dafür keine Angst haben, Decisionen zu holen, weil sonst fallen wir an den Rankingen weiter zurück. Und das wäre nicht gut. Auch ich hätte gerne, dass die Probleme, die man für drum mentioniert, kann mit auch Transition ökologisch. Wir sind an den erneuerbaren Energien nicht da, wo ich wollte sein, wo wir wollten sein. Und das ist auch, wenn ich den Lien mache, mit der Kompetitivität enorm wichtig. Den Energiepreis ist enorm wichtig. Also muss man gucken, dass man viel Energie haben, erneuerbare Energie haben, zu einem akzeptablen Preis. Am Domata geht es als Land mehr zukunftsfähig, sowohl ökologisch wie wirtschaftlich. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den nicht soll vergessen. Ja, wird nächstes Jahr geht es für alle einzelnen Städte und natürlich auch die Unternehmen krank mit euch. Ihr könnt ja die Preise deckeln, nicht bis an die Eternum weiter drohen. Ich denke, dass wir da eine lange Diskussion und eine raisonable Solution finden, die à la fois sozial und ökologisch ist. Das Et gesäi den, dat Energiepreise lo schon umfale sinn, méi dat mal lo nach mat de Konsequenzen vun Ackerfspolitike vu virun 2-3 Joer ze doen hun. Dats op en ganz hege Preis Ackerf ginn, an dat werd auslaffen, an deuf hummer gesot fir nächst Joer ënnerstëtz man nach eng Strompreis hoss zu 30%. Mir ënnerstëtzen awer net méi adetermam an och net all fossile Energien, méi, an dat awer wichtege méi, fir sozial Schwachleit werte ma wei der Hëlle verginn, dat ma man notamment mat dem Steuerkredit fir Energie, de ma opsetzen, dat ma mat der Energieprim, déi de Leiit kree mat klengen Revenun, am dat ass genau die Politik, de ma annoncéiert hunn. Eg Politik, die méi sozial fokuséiert as an net jiet frengem, Position von der Regierung apropos Energiesourcen zur Atomkraft als Delesung von der Klimapolitik. DP schenkt Dobenger stramm Anti-Atomschien zu sind an ihrschwellen Druck zu trimmen, ob dieselbe zu kommen. Wir haben eigentlich an den letzten Wochen die Debatte zu Lützeburg nach Enkia gefeiert. Es war am Anfang ja gar keine Debatte mit war. Einfach eine Reaktion über einen Ausso, die ich zu Brüssel gemacht habe, in einem europäischen Kontext. Ich meine, dass das für die Lützeburger Regierung am Anfang kein froh ist, dass wir zu Lützeburg Atomenergie werden produzieren. Das ist ja auch nie gesagt gehen. Wir werden an Europa die Forschung unterstützen, die darauf orientieren, dass zu gucken, was geschieht mit der Sicherheit, was geschieht aber auch mit dem Unfall. Ich meine, das ist einfach eine Realität, dass drei Länder in Europa Atomenergie haben. Das ist also für Lützeburg kein direkt lützeburgisches Sujet an die Debatte, die hat nicht unbedingt müssen sein. Am Dach bin ich froh, eigentlich. Und das ist etwas, was ich war erstaunt über die Reihe Reaktionen. Weil wir uns in Lützeburg, meine ich, keine richtige Kultur von der Diskussion. Ich war zum Beispiel, und ich ganz interessant fand, der Klartext, den auf der Television war, wo über so ein Sujet diskutiert wird, zwei da ging. Aber wir sollen bei Sujeten über respektvoll mit denen diskutieren. Für die Lützeburger Regierung als die Atomenergie, für das klar ist, und das kann sich darüber aufzuregen, als die Atomenergie kein Thema. Voilà, nun haben wir das hier mal klargestellt, 30 Sekunden Pause und dann führen wir weiter. Background am Gespräch. Bei mir der Premier Luc Frieden. Herr Frieden, wir wollen bei den Energiesourcen für verschiedene Leute gehen. Glauben Sie, Energie Friedrich schon auf den nächsten Staatsgas, den wir im September kriegen? Ihr wisst, von wem wir schwätzen. Ich denke, das ist ein großes Eier für das Land. Wenn ausländische Gäste auf Lützeburg kommen, sind ganz froh, dass das letzte Woche der polnische Premier, der Tusk, ein großer Europäer, den Polen an eine mehr rechtsstaatliche Richtung feiert. Ich habe diese Woche Madame Kallas zu Besuch, die vielleicht an den nächsten Tag eine größere europäische Rolle wird kriegen. Und ich meine, das ist ein großes Ehre für das Land, dass der Papst decidiert wird, am September für einen Tag auf Lützeburg zu kommen. Das geht 40 Jahre nicht mehr, da das Letztes Lützeburg auch auf die Welt, auch an den Medien. Und ich meine, das ist schön für Lützeburg eine Unerkennung für das Land. Da sind ja keine politischen Gespräche geplant mit Franziskus oder wie stellen wir uns das für? Der Papst ist auch Staatschef. Und das ist schon viel gesehen, dass der Papst ein Gespräch hat, natürlich mit unserem Staatschef, dem Grand Duc. Auch noch ein bilaterales Gespräch mit mir als Premierminister wird. Du hast mir gesagt, ihr werdet Heinz du glaubst. Den darfst du dir dann. Ich meine, dass es wichtig ist, dass die Stimme von allen großen Autoritäten an der Welt lauscht. Und von allen Stimmen, nicht nur von großen Autoritäten, sondern nur lauschen. Und ich fand schon, dass der Chef von der katholischen Kirche durch die Rolle, die Kirche, die Religionen an der Welt tun, auch ein wichtig Stimme zu spielen. Ich will nicht sagen, dass auf der Ukraine-Konferenz letzte Woche an der Schweiz auch ein wichtig Stimme, die war sowohl vom Vertreter vom Vatikan wie auch den Patriarch von Konstantinopel, weil für einen ganz großen Teil von der Bevölkerung auf verschiedenen Ländern spielt das auch eine Rolle, dass nicht und denen Herr Not zu entscheiden an der Demokratie, mit der den so Stimmen lauscht hat, auch moralische Stimmen, Stimmen, die eine Meinung haben, mit der er d'accord ist oder nicht d'accord ist, das gehört auch zu einer zivilisierten Gesellschaft. Und dafür werde ich mit Interesse an das Gespräch ragoen. Ich habe den Papst noch nie begegnet. Ich werde dem nachlauschen, sowohl an dem Gespräch in der Feier A, was wir werden nun, wie auch da noch, wo er sich und das letzte Mal Land an, ich meine noch unter Europäer, wenn sie auch eine Europa-Hauptstadt werden adressieren. Hat ihr doch schon Gespräche, die sind ja zuständige Minister von den Kulten, Matten, Glaubenskommunitäten. Das hat Agenda schon zugelassen, respektiv, wie sich noch einmal von der katholischen Kirche kommt, ja auch am Kader vom Wahlkampf, wenn Parti d'Alliancen oder Revendikationen kann ich bald so ein, sicher du, ich habe schon über die geschwärzt. Nein, ich war noch nicht dazu gekommen. Formell, informell haben wir schon mit verschiedenen Vertretern geschwärzt. Eine formelle Sitzung mit den Kulten steht noch aus, mit die werden aber nach vier im Sommer stattfinden. Die Linke hat diese Woche Proposition gemacht für die Verfassung zu haben, recht aber warten wir, die WG an die Verfassung anzuschreiben. Wie steht die Regierung dazu? Wir haben an der Regierung noch nicht über die Proposition geschwärzt. Ich meine, dass es zu Lützeburg eigentlich kein Thema ist, weil die Gesetzgebung, die wir haben, soweit ich das kann feststellen, dass die gut funktioniert. Die Gesetzgebung ist für eine Reihe Jahre gekommen. Wir haben am Koalitionsakkord festgehalten, dass man die Reflexionsperiode, nachdem in wollt ein Erwartung machen, die Reflexionsperiode von 3D aufschaffen. Wir haben nicht viel gesehen, eine Änderung von der Verfassung auf den Punkt zu machen. Es steht nicht darüber am Koalitionsakkord, wir haben an der Regierung noch nicht darüber geschwärzt. Ich meine noch nicht, dass es eine absolute Necessität gibt, an unserer Gesellschaft für das zu machen. Weil, contrairement, die Frage könnte ich anfangen aus Amerika. An Amerika ist das ein Thema, aber ich sehe nicht, dass das zu Lützeburg eine Änderung, auch nicht die Tränen, gegen Matze springen. Wir haben ein Gesetz, was, so wie ich das feststellen kann, einen generellen Konsensus an der Gesellschaft, auch in der politischen Gesellschaft, Matze zieht. Und wie gesagt, wir haben nicht, dass ich mir ein Demand für das Gesetz fundamental aufzumachen und auch nicht den Debatt aufzumachen, zuletzt, weil ich eigentlich geregelt das, ob ein Mengenisch respektvoll, satisfaisant, er da weiß, aber die Rechte sind die meine moralische Frage für mich, sind das Frauen, die nicht der Gesetzgeber allein soll tranchieren, aber die Schiedsrichter für sich selber soll tranchieren. Der Staat gibt einen allgemeinen Kader für Abüen zu evitieren, aber die Schiedsrichter muss so Frauen mit sich selber beantworten. Wir sollen nicht der Moralapostel sein, den dem als Staat dem einen oder anderen etwas vorschreibt. Der Apostel geht aber ein gutes Stichwort. Der ist Präsident von der CSV auch noch. Seht ihr sich, wie kann der Mann, der Premier ist und der schon eine Agenda hat, wo ein vier an Handen eigentlich mir beigeschrieben, kriegt sich auch noch das und den. Wie hat er das gemacht? Das ist ja ein Premier an der Partei. Das ist ein Premier zu Lützeburg, das ist aber kein an Europa. Wie für die CSV? Ja, das ist richtig. Aber ich schon wollte die Geschlossenheit, die CSV hat an all den Momenten, wo ich schon dürfen, der CSV ihre Spitzenkandidat sind, die wollte ich weiter feiern an Majoritätsverhältnisse an die Regierung. Ich bin Premierministerin von der EVP, der Partei, der CSV in Europa angeht, der Europäische Volkspartei, gefroht. Und die sind bald alle Guten, wenn nicht alle Guten, sind die auch Parteichef. Dafür komme ich zur Konklusion, dass das zur Kohärenz von der Partei ging beitragen, zu unserer Politik. Ich ging gerne hin, dass wir geschlossen den Koalitionsprogramm umsetzen, an dem sich ganz viele Punkte rumfanden, mit denen CSV an die Wahlen getreten ist. Und das mich auch Gespräche mehr einfach. Ich muss mit der Fraktion schwätzen. Ich schwätze an der Partei mit den Leuten. Ich kann auch Kontakte besser mit den Membern von der Partei. Dafür, das war schon eine Überlegung, die ich gemacht habe. Und wenn nicht, am Anfang hatte ich mir das nicht so viel gestellt. Ich meine, dass das ein richtiger Schwab war, zu dem ich stehe. Mir hält dich dann nicht nach quasi unnütz Zeit. Es gewinnt mir. Es gewinnt mir Zeit, weil ich weiß, was die Partei denkt. ich gestalten Position von der Partei da bringen die immer an Regierung an für mich habe ich mehr einfach zu summen auch du mit guten Generalsekretären mit Vizepräsidenten sind noch du nicht lang dass sie nie länger so im Amt mir ich bin blind vier an der Regierung an der Partei an der das drauf gab die hört wann der Präsident das mit Doppelspitze sie verschwunden auch da hat für mehr effizient zu machen ich hätte gerne mal weiterkommen dass man zu Entscheidungen kommen. Und ich meine, dass das dafür besser passt. Das kann ich ernst gesehen. Meine Meinung wäre, dass du es mir einfach ging machen. Aus der Position raus, guck mal, dass das ein bisschen schnell entstanden wenn das nicht schenkt. Ich habe es Mark Teves, Mark Lesner, Perspektiven. Das war ein bisschen ein Screening von der Partei. Da steht natürlich vieles dran. In der anderen auch, CSV hat kein Profil. Wie viel? Membren gesucht, was die zwei Autoren hei näher geschrieben und das hat nur 9 Jahre nur der Publikation eng einer. Das ist sicherlich ein ganz einer CSV von Haus, wie die Gesellschaft von Haus, das nicht dynamisch wie 10, auch nicht 24 Jahre. Wir sind heute eine moderne Partei von der politischen Mitte, die an diese Gesellschaft passt, an die diese Gesellschaft will gestalten. Und das das von den Wählern unterstützt gehen, mit einer starken Flottkoalition zwischen der CSV und der DP. Wir sind als eins auf alle großen Richtungen, dafür haben wir 37 Stehe, ich erinnere mich daran, den Koalitionsakkord stur gehabt, weil wir intensiv darüber geschafft haben, weil die Konvergenz der Wüge auf all den hauptpolitischen Punkten an das Koalitionsprogramm für den Malo die Aufgabe von denen auf 5 Jahre umzusetzen. Das ist eine Demokratie, die muss respektiert gehen. EU-Wahlen, CSV, AS wohl nach immer stärksten Kraft, doch du hast schließlich aber E-Prozentpunkt beigelöst, das ist weit weg von den 21 kann ich so in die dran den Chamberwahlen hat. Gesehen das kritisch, gesehen das schon als erste Retour auf die annoncierte Politik von der Regierung? CSV hat zwei Sitzkrit, all die anderen Parteien und E-Sitzkrit. CSV ist die stärkste Partei am zu Lützeburg und DVP ist die stärkste Partei in Europa. So und das nicht, also ich war hier heftig, das ist so just, ich muss die Resultate lesen, die Korrelektoral waren andere bei den Europawahlen, dafür kann ich das nicht vergleichen. Die Ausländer haben gestimmt, angegriffen haben in Bezirk. Die Stimme hat die Verbindung gut. Nein, ich mache die Verbindung nicht, ich gucke aber das Resultat an das Resultat ist für mich ein Satisfizant, wenn ich auch CSV und DP, das sind zusammen dann drei Deputierte von 6 am Europaparlament, auch das als eine starke europäische Majorität. Und das würde ich positiv erfahren, weil ich aber auch dabei sein, dass man zu Lützeburg die Parteien von der politischen Mitte, die pro-europäischen Parteien, haben ein ganz starkes Resultat kriegt. Und das fand ich positiv. Wir hatten keine Partei, die an diese Wahlen, gewählt ist, die will also Europa austreten, die Europa will zerstören, die verschiedene Sensibilitäten. Mit der pro-europäisch und ich klar an dieser Wahl noch gespürt. Mit der klar Dorfgrenze von der EVP par rapport zu den Fraktionen, die mehr oder komplett auf der Droit oder extremer Droit stehen, geht es durch? Das geht mal durch, soweit ich kann feststellen, hat die EVP 190 Sitzkrit. Das sind da mehr wie die Kirche für drin. Die zweiten stärkt als könnte dann die sozialdemokratisch Fraktion, die ein bisschen verloren hat, sind eine Partei, die mehr verloren hat, aber grundsätzlich, also auch am Europaparlament, 2/3 von den Deputierten pro-europäisch. Das ist extrem wichtig für uns. Es gibt keinen Zukunft zu Lützeburg ohne Europa. Wir sind vielleicht nicht mit allem, all Direktiv, die könnt, d'accord. Wir hätten sie nicht. Da ging es diesem Land viel mehr schlecht und wir brauchen Europa für uns weiter zu entwickeln, für aus Sicherheitsgründen, aus wirtschaftlichen Gründen, aus energiepolitischen Gründen. Es gibt so viele Ursachen, Klimawandel können wir nie allein mitstehen. Und dafür gibt es keine Alternative zu Europa. Und ich werde mich dick dafür ersetzen, dass das Europa sich weiter entwickelt. Es ist ja spannend, ich an Europa gibt es natürlich über viele Posten geschwärt, auch an der EU-Kommission. Wie setzt sich da für den Christoph Hansen an, dass Sie ihn als proposierte Kommissär dann auch an die Kommission racken? Es gibt ein Prozedur, die erste Etappe ist, dass verhandelt wird, wer eine Partei kriegt Präsidenten von wer eine Institutionen. Die Diskussion ist umgangen. Und aufgrund von den Diskussionen zwischen den großen Parteien Und da hat den Premierminister Tusk letzte Woche zu Lützeburg eigentlich en primeur zu Lützeburg gesagt, gibt es eine Tendenz, die in die Richtung geht, dass Madame von der Leyen gegen Kommissionspräsidentin ging, als Resultat, dass sie Spitzenkandidat war von der EVP. Sozialisten haben proposiert, den freier portugiesischen Premier Costa, große Freund von Lützeburg, übrigens für Präsident vom Conseil zu gehen. Für ihr ganzes Mandat? An Madame Callas. An Madame Callas als europäischen Außenminister, Außenbeauftragte. Dann muss das Parlament ja auch nach einem Präsident oder einer Präsidentin wählen. Ich meine, dass da von der EVP-Seite hier ein großer Konsens besteht, dass das soll Madame Metzola gehen. An der Frau, 2,5 oder 5 Jahre hängt ein bisschen da mal zusammen. Gibt mich den am Conseil für 5 Jahre oder 2,5 Jahre treten. Ihr seht ganz klar, 2,5 Jahre. Am Parlament ist das ein bisschen ernst, da steht dann interne Regeln. Die Frau muss noch geklärt gehen, die werden an diesem Tag geklärt gehen. Und dann. Los, sind wir beim Christoph Hans noch. Und dann ist es so, wenn die Topjobs da besät gehen, die haben es nicht mehr nimm sind, dass sie noch Programme haben, drin, das geht oft vergiss. Nennen die Leute, die für ihr Programm stehen, es geht für Wahlen. Und das gilt doch für Lützeburg. Aufgrund von dem europäischen Wahlresultat, aufgrund von dem nationalen Wahlresultat, aufgrund von den Koalitionsverhandlungen, also dann und der Regierung, für eine Proposition zu machen, dem designierten Kommissionspräsident, wen Lützeburg will proposieren. Ich will Verständnis. Der Kommissionspräsident geht nicht raus. Ich gesehen ihn von der Partei respektiv, den du Ressort gave überholen. Nee, das lebt da nicht. Propos kommt von uns. All Land möchte eine Suggestion, so, das Wort gebraucht durch den Treten, so, möchte eine Suggestion, wie sich als Kommission vorstellt. Da fand ein Gespräch statt von mir als Premierminister mit dem Kommissionspräsident. Ich gehe davon aus, wir sind davon überzeugt, dass das Madame von der Leyen geht. Da feiern ich Gespräche mit der Madame von der Leyen. Aber die Gespräche fanden natürlich nicht an einem luftleeren Raum statt. Es gab Wahlen, es gab Programme. Und aufgrund vom Koalitionsakkord hat CSV das Vierstaatsrecht. Und ich meine auch aufgrund vom Wahlresultat von Christoph Hansen, als das für mich ein guter Schwach für den, der Madame von der Leyen, wenn sie der Kommissionspräsident ist, mit den Etappen für den dann zu proposieren. Für den Moment fanden Diskussionen statt über die Präsidenten von den Institutionen. Proposition, wie Kommissär möchte, leidet nicht an den Händen von einem anderen Land, von einem anderen Regierungschef. Ich werde nicht akzeptieren, dass den anderen Eisen posiert, wie wir nennen. Als Lützeburger Regierungschef ist das eine Aufgabe von Lützeburg auf der Lützeburger Regierung. Wenn ich das richtig wie wir tun, dann ein daneben zusammenzählen, geht noch einmal nicht so ganz zwei, als für den Nico Schmidt hat ja keinen Platz mehr. Und die haben da Equationen, die nochmal gesucht wird. Es gehen Wahlen. Es wurden da Spitzenkandidaten für die Posten vom Europa als Kandidat für Kommissionspräsident. Wenn Madame von der Leyen das geht, und wenn Sozialdemokraten den Herr Costa für den Conseil proposieren, dann stellen sich die anderen Frauen für mich nicht. Meine Aufgabe ist es, nächste Woche am Conseil Européen ja zu sagen, am Namen von Lützeburg zu den Präsidenten, die da proposiert gehen. Da werden nicht, was das Resultat ist von den Gesprächen, die an diesen Tisch laufen. Die gehen von ein paar Premierministern gefeiert, die designieren. Es sind zwei pro Partei. Und dann ist es meine Aufgabe, eine Lützeburger Proposition zu machen, die dem Wahlresultat der Rechnung dreht, an den Inhalten. Weil nachher auch die Person, die ich proposieren werde, oder die Regierung proposieren werde, weil du mit der Gine an der Regierungsrat, die muss auch inhaltlich das reflektieren, was bei der Wahl herauskommt. Mhm. Und das wird nicht, dass du gesagt hast, das muss eine Frage sein. Nein, Geschlecht spielt keine Rolle. Das also unter Kommissionspräsidentin selbstverständlich, das ist ein wichtiger Faktor. Selbstverständlich muss auch Herr Nuhr an der Kommission sowie auch an einer Regierung auch natürlich einen gewissen Prozentsatz von all Geschlecht vertreten sie mir. Nachher, dass die Kommissionspräsidentin die Kommission bildet. Es kann ihn hier auch nicht der Kommissär einfach imposieren. Da fanden Gespräche statt. Die Gespräche, die werden wir mal seriös feiern. Ich kenne Madame von der Leyen, ich meine, dass sie Lützeburg kennt. Zwei von ihren Brüdern sind zu Lützeburg geboren. Sie hat eng, sie war ja auch auf Schengen gekommen, sie hat ein gewisses Gefühl auch für kleine Länder. Und ich habe auch an den letzten Tag mit ihr mich darüber echangiert. Ich meine, dass man da vier kommen für dich, muss sie mal am Amt gewählt gehen, auch vom Parlament, Europaparlament konfirmiert gehen. Das geht nicht einfach so. Du gehst in die Etappen und die werden wir respektieren. Und wir werden als an den nächsten Tag viel darüber bekommen. Mit den Affinitäten du gesehen hast, aber nicht schwarz für eine Proposition, die du mal gesagt hast, die Affinität von der Madame von der Leyen. Ich denke, das ist wichtig, dass den mit den Regierungschefen von den anderen Ländern und mit dem Präsidenten von den europäischen Institutionen eine gute Beziehung hat. Und zünder, dass ich im November Regierungschef gesehen habe, habe ich ganz viel daran investiert, für die Leute besser kennenzulernen, für sich gegenseitig zu echangieren, nur zu lauschen. Und ich bin eigentlich ganz froh, dass das mit den Operen gelungen ist, dass das mit den europäischen Institutionen gelungen ist. Das ist enorm wichtig für Lützeburg. Und dafür auch die Visiten, die eingreifen, die Premierministerin zu Lützeburg gemacht haben. Ich werde das auch weiter machen, weil Lützeburg lebt auch nicht mehr, wenn dann Frieden mit seinen Operen kann leben. Ich bin froh, die ganze Land interessiert. Zu wem hält der Luc Frieden da bei der EM? Muss wahrscheinlich zu Holland halten, oder? Ja, solange die Holländer dabei sind, halte ich natürlich zu den Holländern. Und dann da schwenkt da ein bisschen dann, da guckt dann rein. Ja, dann muss man da gucken, wie dann noch am Match ist. Das ist immer spannend. Das ist auch gut, Heinz, dafür an der Herde Erbisch, die der Zeit den heutigen Job ever ist, den ein ganz wenig, schon noch die ein wenig Zeit lässt, für Fußball zu gucken, da den Heinz doch ein bisschen aufschaltet. Also gut, während dem Match bringt den da noch nicht ganz fertig. Ich muss mich noch ein bisschen den neuen Job gewinnen. Platz zu Konter, du hast Public Viewing da nur gesagt. Er Platz zu Konter. Das wäre eine witzige Idee, das wäre ein Lebensgest von der Gemeinde. Das ändert nichts um Respekt für die Funktion und der Bescheidenheit, die ich muss haben, an die ich auch werd all die Jahre haben. Ein Platz, ein Bank auf einem Platz, ich fand das ein flotter Gest vom Zusammenleben. Und das Zusammenleben an der Gesellschaft will ich nicht zurück. Und den Zusammenhalt an der Gesellschaft, der für mich an dieser Funktion ganz wichtig ist, an den ist mehr wichtig wie ein Schild oder ein Bank, mit das symbolisch vielleicht wie vieles. Fein. Vielmals merci, dass da um 4 Uhr von Nationalfeiertag kommen seid. Ich noch ein kleines Kadomat, dass da könnt auf der Platz, nicht dass da von der Tribüne fällt, dass sie kischelt schon mal rote Leif drauf, da könnt ihr die Zauber schwellen, könnt ihr den Kortisch noch mehr genießen. Merci vielmals an eure schöne Nationalfeier für all die Leute, die es nur lauschen. Voilà, nur wenn den Diskurs vom Premier Mord, natürlich sind wir den ganzen Tag dabei, Nationalfeiertag, mit natürlich dem Programm vom Haut am Resümee an all den Evenementen. Ihr euch alle guten, schönen Weekend von Nationalfeiertag. Nächste Woche auf dieser Platz dreht alles sich die Elalei in unserer Gesellschaft, wie gehen wir am dritten Alter rum. Wir sind Zypern abgestellt, Ananan, Alter Samut, all der Sujet, ein wichtiges Sujet, den wir heute besprechen. Merci, Frieden und bis ein anderer.